Ik zag het ook, dat is hij, dus hij komt, jongen! Du kannst es rauchen, du kannst es sniffen, du kannst es spritzen. Bush, motherfucking cock. I'd like to give a shout out to George Bush, motherfucking cock. Vorwärts, vorwärts, immer, rückwärts, nimmer. Vorwärts, vorwärts, vorwärts, vorwärts, vorwärts, vorwärts, vorwärts, vorwärts, vorwärts.